FFH-Nachrichten-Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Prozessauftakt gegen Raser gestartet. Jetzt explodieren Walkie-Talkies im Libanon. Das Wetter spätsommerlich warm. Das Wichtigste. Jetzt um 5 vor 6. Ich bin Judith Kolb. Guten Abend. 3 Sportwagen liefern sich ein illegales Rennen auf der A66 bei Hofheim. Bei einem Unfall stirbt eine unbeteiligte 71 Jahre alte Frau. Heute ist vor dem Frankfurter Landgericht der Prozess gegen die Raser gestartet. FFH-Reporter Yannick Schick. Der Tag, um den es geht, ist fast 4 Jahre her. 2 Lamborghinis und ein Porsche rasen laut Anklage über die Autobahn, überholen links und rechts. Plötzlich schert ein Unbeteiligter nach links aus, ohne zu blinken. Mit 235 Sachen kracht der Lambo ihm hinten rein, wird darauf hin in das Auto der 71-Jährigen geschleudert. Die stirbt in ihrem brennenden Fahrzeug. Einer der Raser ist im Iran und angeblich länger krank. Sein Verfahren wurde abgetrennt. Die beiden anderen haben zum Prozessauftakt heute geschwiegen. Yannick Schick, Frankfurt. Ist es ein nächster Schlag gegen die Hisbollah? Im Libanon hat es offenbar erneut Explosionen gegeben, berichtet die libanesische Regierung. Diesmal sollen Walkie-Talkies detoniert sein. Wieder gibt es offenbar rund 100 Verletzte. Gestern waren Pager explodiert, tausende Menschen wurden verletzt, 12 starben. Die Hisbollah vermutet, dass Israel die Geräte manipuliert haben könnte. Der Abschuss eines Wolfs Ende August in der Bayerischen Rhön hat jetzt auch ein juristisches Nachspiel. Tierschutzorganisationen haben mehrere Klagen eingereicht, sowohl gegen die Regierung von Unterfranken als auch gegen den Jäger. FFH-Reporter Olaf Brinkmann. Die Tierschützer sagen, der Abschuss war rechtswidrig und sie werfen der Regierung von Unterfranken heimlich Tuerei vor. Sie hätte vorab über die Ausnahmegenehmigung zum Abschuss des Wolfs informieren müssen. Die Behörde sagt auf meine Anfrage dazu, nein, hätten wir nicht. Das Bundesnaturschutzgesetz sieht das nicht vor. Für noch mehr Ärger sorgt, dass der Jäger ausgerechnet den falschen Wolf erlegt hat und nicht den zum Abschuss freigegebenen Problemwolf. Auch gegen den Jäger haben Tierschützer Klage eingereicht. Olaf Brinkmann, Bad Neustadt an der Saale. FFH Wirtschaft aktuell. Fast jeder hat sie zu Hause im Schrank, die knallbunten Plastikdosen von Tupperware. Doch die US-Firma plagen Geldsorgen. Sie hat jetzt in den USA einen Insolvenzantrag gestellt. Das Problem sind offenbar große Gläubiger, die auf ihr Geld pochen und Teile des Unternehmens schlucken wollen. Was das jetzt für die Kunden in Deutschland bedeutet, ist derzeit noch unklar. Tupperware hat in aller Welt rund 470.000 Verkaufsberater, die vor allem mit den Tupper-Partys Geld verdienen. Und noch der Blick zu Frankfurter Börse. Der DAX schließt nahezu unverändert bei 18.711 Punkten. Und wie sieht's mit Ihren Finanzen aus? Sie wissen ja, wenn's um Geld geht, sind wir für Sie da. Die Finanzexperten Ihrer Sparkassen in Hessen. Das FFH-Wetter. Ach, was wäre das für ein güldener September, wäre da nicht dieser kräftige Ostwind. Der weht die Tischdecken vom Balkon und die Basecaps vom Kopf. Ansonsten auch heute Abend noch Sonne und Temperaturen über 20 Grad. Optisch alles eine Wucht. Morgen ein paar mehr Wolken und vielleicht ein paar Spritzer Regen. Der FFH-Verkehrsservice, Achtung Autofahrer auf der A661 Egelsbach-Oberursel. Zwischen Oberursel und Oberursel-Nord befinden sich Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Bitte fahrt hier in beiden Richtungen vorsichtig. A3 Würzburg-Frankfurt zwischen Seligenstadt und Obertshausen. 5 Kilometer Stau wegen eines Unfalls mit mehreren Autos auf den beiden linken Spuren. Hier braucht ihr 25 Minuten länger. A4 Eisenach-Kirchheim zwischen Wildeck-Obersuhl und Friedewald. Stau an der Baustelle. Außerdem im Stau ein defekter LKW auf der rechten Spur in der Baustelle. Plant hier bitte 25 Minuten mehr Fahrzeit ein. Und A7 Fulda-Kassel zwischen Niederaula und Kirchheimer Dreieck. 5 Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Dadurch staut es sich zurück bis auf die A5. Ihr braucht 35 Minuten länger. Das waren die größten Staus. Alle Infos auch für eure Strecke findet ihr in unserer FFH-App.